Machida ist ja eine Software, die von Entwicklern hergestellt wird. Es ist ein Open-Source-Projekt und von vielen Leuten rund um die Welt genutzt wird. Aber für viele der Nutzer ist Machida oder ist das Programmieren wie ein Buch mit 7 Siegeln. Aber es gibt natürlich auch eine Menge andere Möglichkeiten, sich an der Weiterentwicklung der Software zu beteiligen. Also Angela hat das ja schon aufgezeigt, sie machen wirkliche Weiterentwicklungen an der Software im Bereich der Technik und Plugin-Entwicklung insbesondere. Aber nicht jeder, der sich für Machida interessiert und auch gern mitarbeiten möchte, ist natürlich ein Entwickler. Das trifft zum Beispiel auch auf mich zu, denn ich bin keine Entwicklerin, habe aber auch an der Weiterentwicklung von Machida mitgeholfen. Und da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, die ich jetzt in den nächsten Minuten euch mal darstellen möchte. Es gibt auch noch ein paar andere davon, aber das sind jetzt mal die hauptsächlichsten. Ganz, ganz wichtig, damit überhaupt Leute auch die Software benutzen, ist, dass Ideen diskutiert werden. Ideen diskutiert werden in den Foren oder auch in den Facebook-Gruppen, was denn überhaupt mit Machida gemacht werden kann, wie man es für Portfolios einsetzen kann und welche Möglichkeiten die Software bietet. Denn die Software ist ja nicht nur der Softwarewillen entwickelt, sondern zum Zweck der Portfolioerstellung und auch der Kollaboration unter Nutzern. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Pädagogik und auch die ganze Methodik der Portfolioarbeit mit im Zentrum steht und nicht nur die reine technische Seite. Des Weiteren, was auch sehr eng verbunden ist mit dem Ideendiskutieren, ist, dass sich jeder Nutzer auch gegenseitig unterstützen kann. Also wenn ihr eine Frage im Forum seht oder auch in der Machida.de-Gruppe und dazu eine Antwort wisst, scheut euch nicht davor, eure Antwort mitzuteilen. Denn jede Antwort zählt und jeder hat auch eine andere Herangehensweise an die Nutzung der Software, sodass man dann auch sehr gut sehen kann, welche unterschiedlichen Wege denn zum Ziel führen können. Des Weiteren ist auch ganz wichtig, dass die Software getestet wird und dafür braucht man auch kein besonderes technisches Verständnis oder Programmierkenntnisse, denn das Testen, das kann häufig auch einfach nur am Frontend, also direkt im Browser stattfinden. Und insbesondere wichtig wird das in den nächsten Wochen sein, weil wir nämlich demnächst den Release Candidate, also die Vorversion, Beta-Version von Machida herausbringen werden und dann alle Nutzer einladen, diese Version zu testen von Machida 1.8, um so viel wie möglich oder um gut sicherzustellen, dass die Software so wenige Fehler wie möglich hat, wenn wir sie dann im Oktober herausbringen werden. Und das Testen, das kann auch schon mithelfen, wenn ihr einfach eine Portfolio-Seite erstellt und dann unterschiedlichste Funktionen ausprobiert und uns dann Rückmeldungen gibt, ob alles immer noch so funktioniert, wie es vorher funktioniert hat oder auch, ob die neuen Funktionen richtig funktionieren. Wir haben natürlich auch schon unsere Testen durchgeführt, aber insbesondere für diese Version haben wir ganz, ganz viele neue, komplizierte Features auch eingebaut. Kompliziert im Sinne des Erstellens, sodass da ganz, ganz viel auch noch getestet werden kann und da jeder auch seinen anderen Workflow hat, ist es auch ganz wichtig, dass Nutzer mittesten. Des Weiteren ist, was auch viele von euch schon machen in den Foren, ist Probleme bekämpfen, also Bugfighting. Und das nicht eben unbedingt in Probleme beheben, sondern auch einfach nur Probleme uns mitteilen. Dinge berichten, die einfach nicht funktionieren, damit dann jemand von den Entwicklern sich das anschauen kann. Ganz wichtig, und das ist auch sehr schön zu sehen, dass die deutsche Übersetzung immer sehr vollständig ist, ist auch das Übersetzen in unterschiedlichste Sprachen. Wir haben eine sehr aktive Übersetzergemeinde, die sehr daran arbeitet, immer alle Versionen so weit wie möglich übersetzt zu haben. Und das ist auch ganz wichtig für das Annehmen der Software, damit sie eben auch von denen verstanden wird, die jetzt nicht unbedingt Englisch sprechen. Für die deutsche Gemeinde ist es auch ganz toll zu sehen, dass insbesondere Ralf Hilgenschock sich die Arbeit gemacht hat, das Nutzerhandbuch für Machida zu übersetzen. Das sind ungefähr 300 Seiten mit ca. 300 Screenshots, schon in der jetzigen Version. Und 1.8, da kommen dann nochmal etliche Seiten hinzu. Das ist also auch eine enorme Arbeit, die er da gemacht hat. Und andere haben auch mitgeholfen, insbesondere bei den Screenshots und beim Korrekturlesen. Und wer da sich dafür interessiert, der ist herzlich eingeladen, auch mitzumachen und dann eben auch alle Nutzern in Deutschland und Schweiz und Österreich und anderen deutschsprachigen Ländern zu helfen. Was auch gemacht werden kann, ist, wer designerisch begabt ist, der kann Themen gestalten und die dann auch auf dem Wiki mit einstellen. Wir haben schon eine Menge oder etliche Designs im Wiki stehen, die von anderen Leuten mit eingebracht werden, die jetzt nicht unbedingt in die Macher der Software eingebaut werden, aber die sich jeder herunterladen kann und dann auf der eigenen Seite mit nutzen kann. Da können also die künstlerisch Begabten sich ganz toll austun. Was auch gemacht werden kann, was ich schon etwas angesprochen hatte, ist Nutzeranleitungen erstellen. Und das geht nicht nur auf das Nutzerhandbuch zurück, sondern auch Screencasts zu erstellen oder auch einfach nur kurze Tipps und Tricks mitzuteilen. Das kann auch über den Newsletter geschehen, wo man dann ganz einfache Tipps mit anderen teilen kann. Oder auch kurze Videos drehen, wie denn insbesondere mit bestimmten Funktionen in der Portfolioarbeit die Portfolioarbeit gehandhabt wird. Und was auch ganz gut ist, ist das Coaching oder auch Weiterbildungsveranstaltungen anbieten, Mahara Trainings anzubieten, wo anderen die Software näher beigebracht wird. Das kann im Rahmen von Konferenzen stattfinden, wie das bisher auf dem Moodle MOOC war, dass da Pre-Conference-Workshops angeboten wurden oder auch einfach nur an einer Schule kurze Präsentationen gemacht werden oder auch Workshops zum Thema der Portfolioarbeit mit Mahara. Und was wir jetzt auch gesehen haben, wo ihr ja auch gerade seid, bei einer Veranstaltung, dass Veranstaltungen organisiert und geleitet werden. Das sind zum Beispiel dann eben die Barcamps oder auch direkt Konferenzen wie Mahara UK mit Mitbeteiligung an Moodle MOOCs oder auch anderen Mahara Usergruppen. Das ist eine tolle Möglichkeit, andere Nutzer zu treffen, sich auszutauschen und dann gemeinsam auch Weiterentwicklungen zu machen, in Kontakt zu bleiben und vielleicht auch an gemeinsamen Projekten zu arbeiten. Und alle diese Dinge führen dazu, dass das Puzzle, welches Mahara ist, eben nicht nur aus dem Code besteht, sondern auch aus vielen anderen Dingen drumherum, die Nicht-Techniker mit erstellen können, wo jeder mitarbeiten kann, um dann am Ende das Produkt und die Portfolioarbeit mit Mahara halt zu erleichtern. Und jetzt gebe ich einfach mal wieder zurück an euch, um auch ein paar Fragen mit zu beantworten.